Lies jetzt die Aufgabe 5. Aufgabe 5. Meine Damen und Herren, ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit. Auf Gleis 3, ich wiederhole, Gleis 3, hat der Zug nach Nürnberg 10 Minuten Verspätung. Er fährt nicht wie geplant um 12.50 Uhr, sondern um 13 Uhr ab. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. Du hörst die Aufgabe noch einmal. Meine Damen und Herren, ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit. Auf Gleis 3, ich wiederhole, Gleis 3, hat der Zug nach Nürnberg 10 Minuten Verspätung. Er fährt nicht wie geplant um 12.50 Uhr, sondern um 13 Uhr ab. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. Ende von Teil 1.